Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 946 an Schiller. Indem ich frage, wie Sie sich befinden und zugleich versichere, dass es mir unter der Bedingung, dass ich zu Hause bleibe, ganz leidlich gehen kann, gebe ich Nachricht von zwei Kunstwerken, die bei mir angelangt sind. Erstlich ein Gemälde von einem alten Manieristen aus dem 17. Jahrhundert, vorstellend jene Weiber, die sich entblößen, um das fliehende Heer aufzuhalten und es gegen die Feinde zurückzutreiben, mit so viel Geist, Humor und Glück vorgestellt, dass es ein wahrhaftes Behagen erregt. Zweitens ein Stück von Calderon, Fernando, Prinz von Portugal, der zu Fez in der Sklaverei stirbt, weil er Ceuta, das man als Lösegeld für ihn fordert, nicht will herausgeben lassen. Man wird, wie bei den vorigen Stücken, aus mancherlei Ursachen im Genuss des Einzelnen, besonders beim ersten Lesen, gestört. Wenn man aber durch ist und die Idee, sich wie ein Phönix aus den Flammen vor den Augen des Geistes emporhebt, so glaubt man nichts Vortrefflichers gelesen zu haben. Es verdient gewiss, neben der Andacht zum Kreuze zu stehen. Ja, man ordnet es höher, vielleicht weil man es zuletzt gelesen hat und weil der Gegenstand sowie die Behandlung im höchsten Sinne liebenswürdig ist. Ja, ich möchte sagen, wenn die Poesie ganz von der Welt verloren ginge, so könnte man sie aus diesem Stück wiederherstellen. Fügen Sie nun zu diesen günstigen Aspekten irgendeinen Akt von Tell hinzu, so kann mich in der nächsten Zeit kein Übel anwehen. Ruhe zu Nacht und gute Stimmung bei Tage wünscht herzlich Weimar am 28. Januar 1804 G.